Heutzutage sind die Frauen alle gröber gestrickt. Ja, warte, ich bin nicht wirklich nicht. Ich war nicht mal voll. Ja. Ja. Alle so, was hab ich denn getan? Ich wollte doch nicht so böse sein. Okay, so, das ist endlich. Und das Lustige ist, ich habe so ein Ding von meinem Großvater noch. Nicht ganz, ne? Da waren ein paar dabei, oder? Ist so ein bisschen